7 Gefahren für die Blockchain-Technologie. Nachdem wir nun hauptsächlich von der Blockchain und all ihren Vorteilen gesprochen haben, müssen wir jetzt zum Schluss auf die Gefahren zu sprechen kommen. Dies ist besonders wichtig. Es bringt nichts, nur euphorisch über ein Thema zu reden und die Gefahren schlichtweg nicht zu erkennen oder sie nicht wahrhaben zu wollen. Zur Klarstellung: Nur weil ich hier potenzielle Gefahren aufzeige, heißt das nicht, dass ich nicht an die Blockchain glaube. Ganz im Gegenteil. Ich glaube ganz fest an den Siegeszug dieser Technologie. Trotzdem gilt: Nur wenn man den Gegner richtig gut kennt, kann man ihn auch besiegen.